6. Mai in Hamburg. Die Polizei kann den schwarzen Block der Nazis kaum aufhalten. Auf offener Straße prügeln sie auf ihre Gegner ein. Ein Linker wird von einem Nazi-Mob zusammengeschlagen. Die Polizei kann das Opfer im letzten Moment befreien. In einem Internetvideo brüsten sich die autonomen Nationalisten ihrer Hetzjagd auf Journalisten. Der Fotograf wird von vermummten Neonazis mit Pflastersteinen attackiert. Eine hochaggressive Prügelkolonne, bereit, jeden, der nicht ins Weltbild passt, niederzumachen. Hörte dieser Liederklang, nationaler Widerstand, der Hass auf unsere Gegner nimmt in unseren Herzen Überhalt. Was sie einst verband und uns heute noch verbindet, ist der Überlebenswille, dessen Funke langsam zündet. Es schwindet die Angst, die weicht, die Mut, hier ist das Kollektivkampf bis zum Endsieg, der Soundtrack zum Straßenkrieg. Die antideutsche Seuche unterliegt, du siehst sie rennen in ihre Häuser, doch auch die werden bald brennen. Ihre roten Fahnen, siehst die Zecken vor zu flennen, die Schultern ist vorbei, den wahren Feind, Bananen nennen. Werdet erkennen, was für ein der ganzes Volk vermag, wir jagen sie aus dem Land wie Speichelecker Habermas. Unser Tatverdacht steht da gern die ganze Art, euer Dogma, der schultert schon den ewig langen Bart. Der Hochverrat beherrscht schon lange diesen Staat, den freiheitlichsten, den es je auf deutschem Boden gab. Ein Sturmsignal durch unser Land, es klingt in Ost und West. Wider den Zeitgeist bekämpft man die antideutsche Pest. Für die Nation sind wir bereit, denn wo wir sind, ist vorn. Im Osten schimmert morgenrot, die Fahne weht im Sturm. Wir sind die Blinden und dafür eine geblendete Nation. Für den Aufschrei der Wahrheit die letzte Bastion. Wir sind Jugend in Bewegung, sind die einzige Option. Brechen sie in zwei die rote Front, die wahre Reaktion. Wir sind für euch wie Freddy Krüger, 1 zu 2, wir kommen vorbei. Wer uns auf die Wange schlägt, dem schlagen wir den Schädel ein. Euer Albtraum in Person, die Fahne hochkämpfen uns frei. Stellst du dich uns entgegen, kannst du bei der Nächsten sein. Mehr schnell fliegen die Raketen an Silvester. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber die treffen sich auch besser. Auf des Messers schneide unsere pure Existenz. Sie die Zukunft unseres Landes, unsere Antwortresistenz. Vor Blut getränkt ist die Straße jeder Revolution. Unser Glauben ist die Treue des Bataillons. Mit Religion, Kapitulation, das Wort steht nicht in unserem Duden. Wir beugen uns niemals dieser Republik des Kapitals. Ein Sturmsignal durch unser Land, es klingt in Ost und West. Wider dem Zeitgeist bekämpft man die antideutsche Pest. Für die Nation sind wir bereit, denn wo wir sind, ist vorn. Im Osten schimmert morgenrot, die Fahne weht im Sturm.